Naja, tatsächlich gibt es sie noch. Die Kneipe am Bahnhof zum Gleisanschluss. Mal hingehen lohnt nicht, sag ich dir doch. Ja, früher war da richtig was los. Aber die Zeiten bleiben nicht stehen und ist noch so wie früher dort. Das Bier läuft, die Gäste kommen und gehen. Doch uns eins meidet heute den Ort. Provinztheater nach wie vor. Stammtisch, Brüder, Meckerer und Welterklärer, Heldentenor. Eckenpisser mit Schäfer und die alten Schlachten werden nicht mehr erzählt. Mutter Mathilde kennt eh niemand mehr. Fußball natürlich rund um die Welt. Und wer spielt wo und ist Millionär? Verflucht wird, was heute Reformen heißt. Gepriesen der clevere Abzocker, der die Abzockerbosse gehörig bescheißt. Richtig ändern meint sie, geht heute nicht mehr. Mal liebenswürdig, mal fürchterlich, wie unser Volk ja nun mal ist. Mal hingehen und spüren, dass du eigentlich irgendwie auch nur ein Teil davon bist. Das sollte man sich nicht antun, mon cher. Du sagst, du hättest gehört in der Stadt von einem verrückten Kerl, der da abends schon mal seinen Auftritt hat. Arschgrauer Vollbart bis weit übers Kinn, im Ponch auf dem Kopf den Fünfzackstern. Der rede kein Wort, ging geradewegs hin zur Musicbox aus den 70ern. Und drückt und es dröhnt der uralte Hit Mississippi von Pussycat. Und alle stehen auf und grölen mit. Dreimal hintereinander, bis er dann geht. Es heißt, er hätte mal Bomben gelegt. Und einmal sei eine zu früh explodiert. Weshalb er hinkt, nur schwer sich bewegt. Wenn man ihn johlend zur Tür eskortiert. Ja, Mittwoch meistens, komm, bleib doch hier. Wir hören uns Platten vom Frühjahr an und kiffen ein bisschen und trinken Bier. Ja, heute ist Mittwoch, was soll das denn, Mann? Das ist doch kindische Nostalgie. Renn einfach los durch den Regen, na denn. Mehr konnte ich nicht für dich tun, mon ami. Du wirst deinen Bruder Hans da erkennen. Du wirst deinen Bruder Hans gleich erkennen. Musik.